Seit den Ereignissen, von denen hier berichtet werden soll, hat sich nichts verändert in Yonville. Die blecherne Tricolore rotiert immer noch auf der Kirchturmspitze. Vor dem Laden des Modewarenhändlers flattern die beiden Fähnchen aus Baumwollstoff unverzagt im Wind. Die Föten des Apothekers wie weiße Zunderklümpchen faulen weiter im trüben Spiritus. Und über dem großen Gasthoftor zeigt der alte goldene Löwe, ausgebleicht vom Regen, den Vorübergehenden noch immer seinen lockigen Pudelschopf. An dem Abend, als das Ehepaar Bovary in Yonville eintreffen sollte, war die verwitwete Madame Lefrançois, Wirtin dieses Gasthofes, so beschäftigt, dass ihr beim Hantieren mit den Kochtöpfen dicke Schweißtropfen über die Stirn rannen. Denn am nächsten Tag war Markt im Ort. Rechtzeitig musste sie Fleisch zerteilen, Hühner ausnehmen, Suppe kochen und Kaffee. Dazu kam noch die Mahlzeit für ihre Kostgänger, für den Arzt, seine Frau und ihr Dienstmädchen. Aus dem Billardzimmer drang schallendes Gelächter. Drei Müller im kleinen Saal riefen nach Schnaps. Das Holz brannte, die Glut knisterte und auf dem langen Küchentisch türmten sich zwischen den rohen Schafsvierteln Tellerstapel, klirrend unter den Hieben auf den Klotz, wo Spinat gehackt wurde. Man hörte im Hühnerhof das gackernde Federvieh, dem die Magd hinterherlief, um ihm den Hals abzuschneiden. Ein Mann in grünen Lederpantoffeln, leicht pockennarbig und auf dem Haupt eine Samtmütze mit Goldtrottel, wärmte sich den Rücken am Kamin. Sein Gesicht verriet nichts außer Selbstzufriedenheit und er blickte so ruhig ins Leben wie der Distelfink, der in einem Weidenkäfig über seinem Kopf hing. Das war der Apotheker. »Artemis«, schrie die Gastwirtin, »mach Kleinholz, füll die Karaffen, bring Schnaps, beeil dich!« »Wenn ich nur wüsste, was ich Ihrer Gesellschaft zum Nachtisch vorsetzen kann. Grundgütiger Gott, die Möbelpacker randalieren schon wieder im Billardzimmer und Ihr Karren steht immer noch unterm großen Tor. Die Hirondelle ist im Stande und rammt ihn, wenn sie ankommt. Ruf Polit, er soll ihn wegstellen. Denken Sie nur, Monsieur Homais, die haben rund 15 Partien gespielt und 8 Krüge Cidre getrunken. Die zerreißen mir noch das Tuch«, fuhr sie fort und lugte von Weitem hinüber, ihre Schaumkelle in der Hand. »Das wäre kein großes Malheur«, erwiderte Monsieur Homais, »dann kaufen Sie halt einen neuen.« »Einen neuen Billardtisch«, rief die Witwe. »Wenn der da nichts mehr taugt, Madame Lefrançois, ich sage Ihnen noch einmal, Sie schaden sich selbst, Sie schaden sich wirklich selbst. Außerdem wollen Kenner heutzutage enge Löcher und schwere Köes. Man bespielt die Kugel nicht mehr. Alles hat sich geändert. Man muss mit der Zeit gehen. Schauen Sie mal, was Tellier macht.« Die Wirtin wurde rot vor Wut. Der Apotheker fuhr fort, »Sein Billardtisch ist hübscher als Ihrer, da können Sie sagen, was Sie wollen.« Und dass einer zum Beispiel auf die Idee kommt, eine patriotische Pool für Polen zu organisieren oder für die Überschwemmungsopfer von Lyon. Vor solchen Lumpen wie dem fürchten wir uns noch lange nicht, unterbrach ihn die Wirtin und zuckte mit ihren feisten Schultern. Ach was, Monsieur Homais, solange es den Lion d'Or gibt, werden die Leute herkommen. Wir haben unser Heu im Trocknen. Aber eines schönen Morgens werden Sie das Café Français geschlossen sehen und mit einem feinen Plakat auf den Fensterläden meinen Billardtisch auswechseln, grummelte sie vor sich hin, wo er so praktisch ist beim Wäschesortieren und in der Jagdzeit haben bis zu 6 Reisende drauf geschlafen. Wo bleibt nur Iver, diese lahme Ente? »Warten Sie mit dem Abendessen für Ihre Herren, bis er kommt?« fragte der Apotheker. »Warten? Und was ist mit Monsieur Binet? Schlag 6 sehen Sie ihn hereinspazieren, denn bei der Pünktlichkeit, da hat er nicht seinesgleichen. Immer will er seinen Platz im kleinen Saal. Der lässt sich lieber umbringen, als woanders zu essen. Und zimperlich ist er und zu heikel beim Cidre. Da ist Monsieur Léon ganz anders. Der kommt manchmal um 7 oder gar 7:30 und sieht nicht mal, was er ist. So ein guter junger Mann. Nie ein lautes Wort.« »Tja, sehen Sie, es gibt eben einen großen Unterschied zwischen jemandem, der eine Erziehung genossen hat, und einem ehemaligen Karabinier, der Steuereinnehmer ist.« Es schlug 6. Binet trat ein. Er war in einen blauen Gehrock gekleidet, der rundherum an seinem mageren Körper gerade herabhing, und seine Ledermütze, deren Ohrenklappen oben auf dem Kopf mit Kordeln zusammengebunden waren, ließ unter dem hochgebogenen Schirm eine kahle Stirn hervorschauen, ganz platt gedrückt vom altvertrauten Helm. Er trug eine Weste aus schwarzem Tuch, einen Rosshaarkragen, graue Hosen und zu jeder Jahreszeit gut gewichste Stiefel, die zwei parallele Wülste hatten wegen seiner krummen Zehen. Kein Härchen ragte über den Rand seiner blonden Fräse, die sich an den Kinnbacken entlang zog und wie die Einfassung einer Blumenrabatte das lange, stumpfe Gesicht umrahmte, mitsamt den kleinen Augen und der Hakennase. Er war geschickt in allen Kartenspielen, ein guter Jäger, besaß eine schöne Handschrift und hatte bei sich daheim eine Drechselbank. Darauf drechselte er zum Vergnügen Serviettenringe, mit denen er sein Haus vollstopfte, eifersüchtig wie ein Künstler und egoistisch wie ein Bürger. Er ging hinüber in den kleinen Saal. Doch zuerst mussten die drei Müller hinaus befördert werden, und die ganze Zeit, während sein Gedeck aufgelegt wurde, saß Binet still an seinem Platz neben dem Ofen. Dann schloss er die Tür und nahm seine Mütze ab, wie üblich. »Mit Höflichkeiten wird er sich den Mund nicht fusselig reden«, sagte der Apotheker, sobald er mit der Wirtin allein war. »Mehr ist von dem nie zu hören«, antwortete sie. »Letzte Woche waren hier zwei reisende Stoffhändler, geistreiche Burschen, die am Abend so einen Haufen spaßiges Zeug erzählten, dass ich Tränen gelacht habe. Na, und er saß da wie ein Stockfisch und sagte kein Wort.« »Ja«, meinte der Apotheker, »keine Fantasie, kein Witz, nichts, was einen Mann der Gesellschaft ausmacht.« »Immerhin wird gesagt, er habe Vermögen«, hielt die Wirtin entgegen. »Vermögen«, erwiderte Homais, »der Vermögen. In seinem Rahmen mag schon sein«, fügte er etwas gelassener hinzu. Und sprach weiter, »Ja, wenn ein Kaufmann, der namhafte Verbindungen hat, wenn ein Rechtsgelehrter, ein Arzt, ein Apotheker so beansprucht ist, dass er wunderlich wird und sogar raubeinig, das kann ich verstehen. Solche Wesenszüge werden in allerlei Geschichten aufgespießt. Aber wenigstens denken die an irgendwas, ich zum Beispiel. Wie oft ist es mir nicht schon passiert, dass ich meine Feder auf dem Schreibtisch suche, weil ich ein Etikett schreiben muss, und schließlich entdecke ich, sie steckt hinterm Ohr.« Unterdessen trat Madame Lefrançois unter die Tür, um Ausschau zu halten nach der Hirondelle. Sie schrak zusammen. Ein schwarz gekleideter Mann kam plötzlich in die Küche. Im letzten Schein der Abenddämmerung war zu erkennen, dass er ein rotes Gesicht hatte und einen athletischen Körper. »Womit kann ich dienen, Herr Pfarrer?« fragte die Gastwirtin und griff nach einem der Messingleuchter, die aneinandergereiht samt ihren Kerzen auf dem Kamin standen. »Möchten Sie etwas trinken? Ein Schlückchen Cassis, ein Glas Wein?« Der Geistliche verneinte aufs Höflichste. Er wolle nur seinen Regenschirm holen, den er neulich im Kloster Ernemont vergessen hatte. Dann bat er Madame Lefrançois, diesen am Abend im Pfarrhaus abgeben zu lassen, und machte sich auf den Weg in die Kirche, denn man läutete bereits zum Angelus. Als der Apotheker draußen auf dem Platz das Geräusch seiner Schuhe nicht mehr hörte, fand er sein Benehmen von eben höchst ungebührlich. Eine angebotene Erfrischung auszuschlagen, dünkte ihn eine abscheuliche Heuchelei. Die Priester süffelten alle im Verborgenen und wollten am liebsten wieder den Zehnten einführen. Die Wirtin verteidigte ihren Pfarrer. »Außerdem könnte er leicht vier von ihrer Sorte übers Knie legen. Letztes Jahr hat er unseren Leuten geholfen, das Stroh einzubringen. Bis zu sechs Bündel gleichzeitig hat er getragen, so stark ist der.« »Bravo«, sagte der Apotheker, »schickt nur eure Töchter zu so gut gestrickten Prachtkerlen in die Beichte, wenn ich die Regierung wäre. Ich würde Priester einmal im Monat zur Ader lassen. Ja, Madame Lefrançois, einmal im Monat eine schöne Phlebotomie im Interesse von Ordnung und Sitte.« »Seien Sie still, Monsieur Homais, Sie sind gottlos, Sie haben keine Religion.« Der Apotheker antwortete, »Ich habe eine Religion, meine Religion, und ich habe sogar mehr davon als alle zusammen mit ihrem Mummenschanz und Hokuspokus. Im Gegenteil, ich liebe Gott. Ich glaube an das höchste Wesen, an einen Schöpfer, ganz gleich, wer es auch immer sei, der uns in diese Welt gestellt hat, damit wir unsere Pflichten als Staatsbürger und Familienvater erfüllen. Aber dafür muss ich nicht in eine Kirche gehen, Silberschalen küssen und aus meiner Tasche eine Bande von Hanswursten messen, die besser leben als wir. Man kann ihn nämlich genauso gut in einem Wald verehren, auf einem Acker oder sogar beim Betrachten des Himmelsgewölbes wie die Alten. Mein Gott, das ist der Gott von Sokrates, von Franklin, von Voltaire und Béranger. Ich bin für das Glaubensbekenntnis des savoyischen Vikars und die unsterblichen Prinzipien von 89. Darum kann ich den lieben Gott auch keinen guten Mann sein lassen, der mit dem Stock in der Hand durch sein Gärtlein spaziert, seine Freunde in Walfischbäuche stopft, mit einem lauten Schrei stirbt und nach 3 Tagen aufersteht. Für sich genommen absurde und übrigens allen Gesetzen der Physik völlig zuwiderlaufende Dinge, was uns nebenbei beweist, dass die Priester immer schon in schändlicher Unwissenheit vor sich hinmoderten, und in diesen Abgrund wollen sie die ganze Menschheit reißen. Er schwieg und suchte ringsumher mit den Augen nach einem Publikum, denn in seiner Erregung glaubte sich der Apotheker für eine Weile mitten im Gemeinderat. Doch die Gastwirtin beachtete ihn nicht mehr. Sie lauschte einem fernen Grollen. Man hörte das Geholper eines Wagens, vermischt mit dem Trappeln müder Hufe, die auf den Boden schlugen, und endlich hielt die Hirondelle vor der Tür. Sie war ein gelber Kasten, getragen von 2 großen Rädern, die hinaufreichten bis ans Verdeck, den Reisenden somit die Sicht versperrten und die Schultern eindreckten. Die kleinen Scheiben ihrer schmalen Klappfenster klirrten in den Rahmen, wenn der Wagen geschlossen war, und zeigten hier und da Kotspritze auf einer alten Staubschicht, die selbst Gewittergüsse nie ganz fortwuschen. 3 Pferde zogen sie, das erste als Vorspann, und wenn es bergab ging, scharrte sie rumpelnd dahin. Einige Bürger von Yonville kamen auf den Platz, alle redeten durcheinander, wollten Neuigkeiten, Auskünfte und Tragekörbe. Hivert wusste nicht, wem zuerst antworten. Er machte nämlich in der Stadt Besorgungen für die ganze Gegend. Er ging in die Läden, brachte dem Schuster Lederballen, dem Hufschmied Eisenstücke, ein Fässchen Heringe für seine Wirtin, Häubchen von der Putzmacherin, Toupets vom Friseur. Und entlang der Straße, auf dem Heimweg, verteilte er seine Pakete, die er über die Hofzäune warf, auf dem Kutschbock stehend und aus vollem Halse schreiend, während seine Pferde von allein weiter trabten. Ein Zwischenfall hatte ihn aufgehalten. Madame Bovarys Windspiel war querfeldein davongelaufen. Man hatte eine gute Viertelstunde lang nach ihm gepfiffen. Hivert war sogar eine halbe Meile zurückgefahren, weil er jeden Augenblick meinte, es zu erspähen. Doch sie hatten ihren Weg fortsetzen müssen. Emma hatte geweint und getobt. Sie hatte Charles die Schuld gegeben an diesem Unglück. Monsieur Lheureux, ein Tuchhändler, der ebenfalls im Wagen saß, hatte sie zu trösten versucht und wusste zahllose Beispiele verloren gegangener Hunde, die ihr Herrchen nach langen Jahren wiedererkannten. Es gab sogar einen, sagte er, der war von Konstantinopel nach Paris heimgetrottet. Ein anderer hatte 50 Meilen in gerader Richtung zurückgelegt und 4 Flüsse durchschwommen, und sein eigener Vater hatte einen Pudel besessen, der war 12 Jahre lang fort gewesen und eines Abends auf der Straße plötzlich an ihm hochgesprungen, als er zum Abendessen in die Stadt ging. Emma erschien als Erste, dann Félicité, Monsieur Lheureux, eine Amme und Charles. In seiner Ecke musste man erst wachrütteln, denn er war mit Einbruch der Nacht fest eingeschlafen. Homais stellte sich vor. Er bezeugte Madame seine Verehrung, Monsieur seinen Respekt, sagte, es freue ihn sehr, dass er sich habe gefällig erweisen können, und fügte offenherzig hinzu, er wäre so frei gewesen, sich selbst einzuladen, seine Frau sei ohnehin verreist. Als Madame Bovary in der Küche war, trat sie an den Kamin. Mit 2 Fingerspitzen ergriff sie ihr Kleid in der Höhe des Knies, zog es hinauf bis zu den Knöcheln und so nah der Flamme, über der sich drehenden Lammkeule, wärmte sie ihren Fuß in seinem schwarzen Stiefelchen. Das Feuer erleuchtete sie ganz und gar, drang mit grellem Schein durch das Gewebe des Kleides, die ebenmäßigen Poren ihrer weißen Haut und sogar durch die Augenlider, mit denen sie hin und wieder blinzelte. Ein tiefes Rot glitt über sie, wenn durch die halboffene Tür der Wind hereinfuhr. Auf der anderen Seite des Kamins stand ein junger Mann mit blondem Haar und betrachtete sie stumm. Da er sich in Yonville sehr langweilte, er war dort Kanzlist bei dem Notar Guillaumin, pflegte Monsieur Léon Dupuis, denn er war es, der zweite Stammgast im Lion d'Or, den Beginn seiner Mahlzeit hinauszuzögern, in der Hoffnung, irgendein Reisender, mit dem er den Abend verplaudern könne, werde sich im Gasthof zeigen. An Tagen, da er mit seiner Arbeit fertig war, musste er, was hätte er sonst auch tun sollen, wohl oder übel pünktlich sein und von der Suppe bis zum Käsebinets Anblick ertragen. Hocherfreut folgte er deshalb dem Vorschlag der Wirtin, in Gesellschaft der Ankömmlinge zu speisen, und man ging in den großen Saal, wo Madame Lefrançois zur Feier des Tages 4 Gedecke hatte auflegen lassen. Homais bat um Erlaubnis, seine griechische Mütze aufzubehalten, aus Angst vor Schnupfen. Dann wandte er sich an seine Tischnachbarin. »Madame ist gewiss ein wenig müde. Man wird so entsetzlich durchgerüttelt in unserer Hirondelle.« »Das ist richtig«, antwortete Emma. »Doch eine Abwechslung bereitet mir immer Vergnügen. Ich komme gern anderswohin.« »Es ist so trübsinnig«, seufzte der Kanzlist, »festgenagelt am selben Ort zu leben.« »Wenn Sie, wie ich«, sagte Charles, »ständig auf dem Pferd sitzen müssten.« »Dennoch«, erwiderte Léon, an Madame Bovary gerichtet, »gibt es nichts Angenehmeres, scheint mir, sofern man es kann«, fügte er hinzu. »Übrigens«, sagte der Pharmazeut, »ist die Ausübung der Medizin in unserer Gegend nicht sehr anstrengend. Der Zustand unserer Straßen erlaubt es nämlich, mit dem Cabriolet zu fahren, und im Allgemeinen wird recht gut bezahlt, denn die Landwirte sind wohlhabend. Bei uns gibt es in medizinischer Hinsicht neben den gewöhnlichen Fällen von Darmkatarrhe, Bronchialkatarrhe, Gallenblähen und so weiter hin und wieder zur Erntezeit ein bisschen Wechselfieber. Doch alles in allem kaum etwas Ernstes, nichts Besonderes zu vermerken, außer die vielen Skrofeln, die sicher mit den beklagenswerten hygienischen Zuständen in unseren Bauernhäusern zusammenhängen. Ach, Sie werden gegen unzählige Vorurteile anzukämpfen haben, Monsieur Bovary, unzählige gewohnheitsbedingte Eigensinnigkeiten, gegen die alle Anstrengungen ihrer Wissenschaft tagtäglich stoßen werden, denn man nimmt immer noch Zuflucht zu Novenen, zu Reliquien, zum Pfarrer, anstatt sich in selbstverständlicher Weise an den Arzt oder Apotheker zu wenden. Und doch ist das Klima, ehrlich gesagt, keineswegs schlecht. Wir haben in der Gemeinde sogar ein paar 90-Jährige. Das Thermometer, ich habe es genau beobachtet, fällt im Winter bis auf 4 Grad und erreicht in der warmen Jahreszeit 25, allerhöchstens 30 Grad Celsius, was maximal 24 Grad Réaumure entspricht, oder anders ausgedrückt 54 Grad Fahrenheit, englische Messung, mehr nicht. Und tatsächlich sind wir einerseits durch den Wald von Argay vor den Nordwinden geschützt und andererseits durch die Anhöhe Saint-Jean vor den Westwinden. Diese Hitze freilich, die wegen des vom Fluss aufsteigenden Wasserdampfs und des zahlreichen Viehs auf den Wiesen, das, wie Ihnen bekannt ist, viel Ammoniak ausstößt, also Stickstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, nur Stickstoff und Wasserstoff, und die, weil sie den Humus der Erde aufsaugt, weil sie all diese verschiedenen Dünste miteinander mengt, sozusagen bündelt und sich von alleine, sofern es welche gibt, mit der in der Atmosphäre vorhandenen Elektrizität verbindet, auf die Dauer wie in tropischen Ländern gesundheitsschädliche Miasmen hervorbringen könnte. Diese Hitze, sagte ich, wird nun aber gerade auf der Seite, von der sie kommt oder von der sie vielmehr kommen müsste, nämlich auf der Südseite, durch die Südostwinde gemäßigt, die, nachdem sie sich unterwegs von alleine über der Seine abgekühlt haben, manchmal ganz plötzlich über uns herfallen, wie die Brisen Russlands. »Haben Sie hier in der Umgebung wenigstens ein paar Spazierwege?« wandte sich Madame Bovary wieder an den jungen Mann. »Oh, nur sehr wenige«, antwortete er. »Es gibt einen Ort, der die Weide genannt wird, oben auf den Höhen am Waldrand. Manchmal gehe ich sonntags dorthin, verweile mit einem Buch und betrachte den Sonnenuntergang.« »Ich finde nichts so schön wie Sonnenuntergänge«, erwiderte sie, »vor allem jedoch am Meer.« »Oh, ich liebe das Meer«, sagte Monsieur Léon. »Und scheint Ihnen nicht auch«, bemerkte Madame Bovary, »dass der Geist freier schwebt über dieser grenzenlosen Weite, deren Betrachtung einem die Seele erhebt und Gedanken an Unendlichkeit eingibt, an Ideale?« »Das Gleiche gilt für Gebirgslandschaften«, erwiderte Léon. »Ich habe einen Cousin, der ist im vergangenen Jahr durch die Schweiz gereist und hat mir gesagt, man könne sich die Poesie der Seen gar nicht vorstellen. Den Zauber der Wasserfälle, die gewaltige Wirkung der Gletscher. Man sieht Föhren von unglaublicher Länge quer über den Wildbächen, Hütten hoch über Abgründen hängend und 1000 Fuß unter einem ganze Täler, wenn die Wolken aufreißen. Ein solches Schauspiel muss Begeisterung wecken, zum Gebet verleiten, zu Schwärmerei. Deshalb wundere ich mich auch nicht mehr über jenen berühmten Musiker, der, um seine Fantasie stärker anzuregen, vor einer beeindruckenden Landschaft Klavier zu spielen pflegte.« »Musizieren Sie auch selbst?« fragte sie. »Nein, aber die Musik bedeutet mir viel«, antwortete er. »Ach, hören Sie nicht auf ihn, Madame Bovary«, unterbrach Homais, über seinen Teller gebeugt, »das ist reine Bescheidenheit. Wie denn, mein Guter? Na, und neulich in Ihrem Zimmer, da haben Sie den Ange Gardien ganz vortrefflich gesungen. Ich hörte Sie im Laboratorium. Sie artikulierten das wie ein Schauspieler.« Léon wohnte nämlich beim Apotheker, wo er ein Zimmerchen im zweiten Stock hatte, zum Platz hinaus. Das Kompliment seines Vermieters ließ ihn erröten. Dieser jedoch hatte sich bereits wieder zu dem Arzt gedreht und nannte ihm einen nach dem anderen die wichtigsten Einwohner von Yonville. Er berichtete Anekdoten, gab Erklärungen. Man wusste nichts Genaues über das Vermögen des Notars. Und da war noch das Haus Tüvache, das ich gern aufspielte.